Erster, ich sage dies vor Gott und Jesus Christus. Er wird die Lebenden und die Toten richten. Er wird wiederkommen und sein Reich wird beginnen. Zweiter, verkünde das Wort Gottes. TUS, egal ob die Leute es mögen oder nicht. Zeige Fehler auf, sprich Mut zu und warne. Sei immer geduldig und lehre sie. Dritter, denn es wird eine Zeit kommen. Die Menschen werden die gute Lehre nicht mehr hören wollen. Sie werden Lehrer suchen, die ihnen sagen, was sie hören wollen. Vierter, sie werden der Wahrheit nicht zuhören. Sie werden lieber unwahren Geschichten glauben. Fünfter, du aber sei in allem klar und besonnen. Sei bereit zu leiden. TU, die Arbeit eines Evangelisten. Erfülle deine Aufgabe ganz. Sechster, ich werde bald sterben. Meine Zeit zu gehen ist gekommen. Siebter, ich habe gut gekämpft. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich bin dem Glauben treu geblieben. Achter, jetzt wartet eine Belohnung für ein gutes Leben auf mich. Der Herr, der gerechte Richter, wird sie mir an diesem Tag geben. Er wird sie nicht nur mir geben. Er wird sie auch allen geben, die sich auf sein Kommen freuen. Neunter, komm schnell zu mir. Zehnter, Demas hat mich verlassen. Er liebte diese Welt mehr. Er ist nach Thessalonike gegangen. Crescens ist nach Galatien gegangen. Titus ist nach Dalmatien gegangen. Elfter, nur Lukas ist bei mir. Bring Markus mit. Ich brauche ihn für die Arbeit. Zwölfter, Tychikus habe ich nach Ephesus geschickt. Dreizehnter, bring den Mantel mit, den ich bei Karpus in Troas gelassen habe. Bring auch die Bücher mit, besonders die Pergamentrollen. 14. Alexander der Schmied hat mir viel Schlechtes getan. Der Herr wird ihn für seine Taten bestrafen. 15. Nimm dich auch du vor ihm in Acht. Er hat sich sehr gegen unsere Worte gestellt. 16. Als ich mich das erste Mal verteidigen musste, half mir niemand. Alle haben mich verlassen. Ich hoffe, Gott wird es ihnen nicht vorwerfen. 17. Der Herr aber stand mir bei und gab mir Kraft. So konnten alle Völker die Botschaft hören. Er hat mich aus großer Gefahr gerettet. 18. Der Herr wird mich vor allem Bösen schützen. Er wird mich in sein himmlisches Reich bringen. Ihm gehört der Lobpreis für immer. Amen. 19. Grüße Priska und Aquila. Grüße auch die Familie von Vanesiphorus. 20. Erastus ist in Korinth geblieben. Trophimus habe ich in Milet krank zurückgelassen. 21. Komm schnell, bevor der Winter beginnt. Eubulus, Pudens, Linus und Claudia grüßen dich. Auch alle Geschwister im Glauben grüßen dich. 22. Der Herr sei mit deinem Geist. Gottes Gnade sei mit euch allen.